Du kannst machen, was du willst. Ich bleibe hier stehen. Ich habe keine Lust, Jerry zu sehen. Ich habe auch keine Lust, mich in eure dunklen Machenschaften hineinziehen zu... Bis gleich. Du fährst jetzt weiter. Das werde ich nicht tun. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Damit ist es jetzt aus, Dad. Ich habe nicht umsonst an dieser Stelle gehalten. Da sind noch Leute wach. Die würden in ein paar Minuten hier sein. Und die restlichen 200 Meter zu Jerrys Haus kannst du zu Fuß gehen. Du stellst dich also gegen mich. Gegen deinen eigenen Vater. Mein Lieblingsprojekt. Es wird die Welt verändern. Du wirst mein Werkzeug sein und meine Arbeit fortsetzen. Ich bin Professor Jeremy Tanner, Spezialist für bakteriologische Waffen. Du bist der Einzige, der das jetzt weiß. Die mich für tot halten, irren. Tanner arbeitet weiter. Durch dich. Aber ich verstehe nichts von diesen Dingen. Das ist auch nicht nötig. Dafür verstehe ich davon umso mehr. Die Menschen der Erde sind auf dem Wege in den Abgrund. Das Arsenal der Waffen und Bomben wächst von Tag zu Tag. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die Menschen sich ihr eigenes Grab schaufeln. Ich habe mit dazu beigetragen, aber den letzten Schritt nicht vollziehen können. Jetzt werde ich es tun. CXP-23, das Experiment aus der Hölle, Garner, kann beginnen. Und nun geh. Wohin? Metzenhaus. Es liegt einsam am Ende einer Straße in Hartford. Oak Tree Ave. Du kannst es nicht verfehlen.